Ich reduzier mich auf mein Minimum, heiß Lunge, Beats und Schwanz. Deine Crew macht Blogs auf YouTube und macht dummen für Elefants. Ich bin der beste MC ever, deine Crew findet das auch. Und bist du nicht ihrer Meinung, gibt es Kugeln in den Bauch. Du hast Erwartungen an Rap und denkst, bald kommt was zurück. Aber das, was auf dich zukommt, ist mein Messer, wenn ich zück. Guck, du wirst zerpflückt wie eine Pflanze. Fuck bei Rapper schieben, Misserfolg auf Glück und acht nur auf Klicks. Denn ihr Vorbild macht es vor und die fuck bei Rapper nach. Und wenn die Scheiße nicht bald aufhört, fick ich Rapper in den Sack. Für mich und meine Crew ist das Standard, dass gefickt wird. Aber wir ficken nicht mit dir, also Bitch, komm jetzt, verpiss dich. Deutschrap ist wie gespalten, es gibt jetzt zwei Ecken. Da wäre einmal ich und dann sind da noch die Wacken. Und ganz im Allgemeinen fokussieren sich Rapper falsch. Es dreht sich alles jetzt um Boxen, Versand und Merchandise. Und da kennen sie sich aus, aber völlig übertrieben. Wissen alles übers Business, aber wissen nicht, was Memes sind. Diese Wannabes von heute fühlen sich im Netz auf wie die Kings. Aber Bitch, ich bin schon hier, seit ich ich war im Battlelauf mit genau 13 MCPS, was im Fachjargon bedeutet pro Sekunde 13 Leute hochgerechnet auf den Tag. 84.000 mal 13 sind mehr als eine Mio Ärsche, die ich bums ohne Gleitcreme. Bitch, du bist Mörder, ich bin Mörder. Du bist Grubtecker und ich bin Zerstörer. Jeder Track perfekt für dein Gehörgang. Wir zerstören Rap von innen, dann die Körper. Ey, du bist Hans Entertainment, ich bin ganz für dein Face mit. Es war ratatata, ganz Körper Facelift. Und jeder Track perfekt für dein Gehörgang. Wir zerstören Rap von innen, dann die Körper. Schwule Rapper wollen hart sein, doch ich mache damit Schluss. Weil ihr gerne Samen schluckt, trägt deine Crew stets Partnerlook. Dass du jeden fixest war, denn du arbeitest im Puff, während du Trainspocken gehst. Jag ich Labels in die Luft, ich bin nicht ignorant, wer stimmt, wenn ich sag, dass ihr scheiße seid. Formst du das W mit der Hand, steht es für Weiblichkeit. Ich krieg nur kalte Füße, weil ich vor Cooles fast platze. Du bist Psycho und drehst Videos in der Zwangsjacke. Was du machst, machst du gut, denn dir fällt sich schwer zu weiten. Ich bin elitär, mich featuren wollen als Bewerbung schreiben. Yeah, Bitch, ich subventioniere Gewalt. Deine Crew macht Sommermucke, doch ich mach euch Nutten kalt. Jeder geht mir auf die Nerven, Alter, Rap bedeutet Hass. Du trägst eine Königskette, ich ne Kettensäge, Spaß. Ich hol Springmesser raus und alle Tulpenrapper fliehen. Es sind Coffee aus und James, Deutschrap Untergrund Elite. Bitch, du bist Mörder, ich bin Mörder. Du bist Grubtecker und ich bin Zerstörer. Jeder Track perfekt für dein Gehörgang. Wir zerstören Rap von innen, dann die Körper. Ey, du bist Hans Entertainment, ich bin ganz für dein Face mit. Es war ratatata, ganz Körper Facelift. Und jeder Track perfekt für dein Gehörgang. Wir zerstören Rap von innen, dann die Körper.